Microphone checker, allerbester Rapper, alle Weiber finden Rap-Rebel lecker, lecker, Ich hab einen brandneuen Klingelton auf meinem Telefon, er nennt sich Reggaeton. An die Teenies, die ne Party schmeißen, verkauf ich Pillen, die sie auf der Party schmeißen. Die Weiber, die sich auf mich auf der Party schmeißen, will man von der Party schmeißen. Oh scheiße, denn meine Zeit ist gekommen. Banger rebellieren, dieses Teil ist Beton. Banger rebellieren gleich Revolution. Echte Rebellen schwimmen gegen den Strom. Rap-Rebelle, sie überflutet den Markt. Ich hab gehört, ihr kriegt nicht genug von den Parzis. Kein Problem, dritter, fünfter, mein Album erscheint und fickt dann Mütter. Rap-Rebelle, sie